Jung wies auf eine Veränderung des Zeitgefühls hin, die sich einstellt, wenn archetypische Energien, die Götter, sich in unserem bewussten Leben manifestieren. Zu solchen Augenblicken kommt es häufig an Grenzen, etwa zwischen Schlafen und Wachen, zwischen unbewussten und bewussten Zuständen oder auch beim Überschreiten von äußeren Grenzen, etwa beim Überqueren von Brücken oder an Kreuzungen. Es stellt sich hier manchmal ein Gefühl von Zeitlosigkeit ein. Alles wirkt so seltsam still oder scheint still zu stehen. Im Reich des Archetypischen ist Zeit nicht das Verstreichen leerer Augenblicke in endloser Folge, unser normales Zeitempfinden, sondern ein stetiger Energiestrom, der als beständiges Sich-Wandeln ein und desselben Augenblicks empfunden wird. Jetzt. In unserer modernen Welt sind solche Augenblicke meist nur ein kurzes Aufblitzen. Aber wenn wir die lebendige Welt wiederfinden wollen, müssen wir immer wieder an solchen Augenblicken anknüpfen und müssen versuchen, sie auszuweiten. Andere sind in der Lage, die Welt sowohl in ihrem äußeren Erscheinungsbild als auch in ihrem zeitlosen, archetypischen Charakter zu sehen. Denk an die australischen Aborigines oder an die Mi'kmaq, für die ein Felsbrocken einfach ein Felsbrocken, zugleich aber auch ein Lebewesen ist. Wir erleben Augenblicke der Zeitlosigkeit oder Jetztheit, wenn es zwischen einem inneren psychischen Bild und einem äußeren Ereignis zu einer bedeutsamen Koinzidenz kommt. Jung sprach in solchen Fällen von Synchronizität. Betrachten wir also jetzt die Synchronizität. Das wird uns wieder zurückführen zu der Tatsache, dass Geist und Materie sich auf der Ebene des kollektiven Unbewussten begegnen. Auffallend häufig beobachtete Jung bei Patienten, die intensive psychische Zustände durchlebten, geradezu unheimliche Übereinstimmungen zwischen psychischen Erlebnissen, etwa einem Traum oder einer Vision, und Ereignissen in der äußeren Welt. Nicht nur Jung selbst, sondern auch seine Kollegen beobachteten dergleichen hunderte Male an sich selbst und an ihren Patienten. Der am häufigsten zitierte Fall von Synchronizität, von Jung selbst erzählt, betrifft eine gebildete junge Frau, die sehr einseitig auf logische Stimmigkeit fixiert war und allen Versuchen Jungs, ihre schroffe und überzogene Rationalität ein wenig zu mildern, beharrlich trotzte. Einmal erzählte sie gerade einen Traum der letzten Nacht, in dem sie eine goldene Brosche in der Form eines Skarabäus bekam, als vom Fenster her ein beständiges Pochen zu hören war. Irgendein großes Insekt wollte offenbar herein. Jung öffnete das Fenster und fing das Tier, einen großen goldbraunen Käfer, den er seiner Patientin mit den Worten gab: »Da ist ihr Skarabäus.« Damit entstand endlich das lang ersehnte kleine Loch in ihrer Rationalität. Das Eis ihres intellektuellen Widerstands war gebrochen. Von da an erbrachte die Behandlung gute Resultate. Zwei weitere Beispiele berichtet Marie-Louise von Franz, eine von Jungs langjährigen Mitarbeiterinnen, die sich diesem Thema besonders gewidmet hat. Einmal kaufte sie sich ein blaues Kleid und veranlasste, dass es ihr zugeschickt wurde. 3 Tage später kam das Paket, sie packte es aus und das Kleid war schwarz. Offenbar war es im Geschäft zu einer Verwechslung gekommen. In diesem Augenblick erhielt sie ein Telegramm mit der Nachricht, dass ein naher Verwandter gestorben war. Und bei der Beerdigung würde sie natürlich schwarz tragen müssen. Sie empfand dieses Zusammentreffen nicht als bloßen Zufall, sondern als äußerst merkwürdig. Die beiden Ereignisse, die sich zu dem vereinigen, was Jung Synchronizität nannte, müssen nicht unbedingt zur gleichen Zeit ablaufen. Marie-Louise von Franz zeigt das am Beispiel einer stark selbstmordgefährdeten Patientin. Zu Beginn ihres Urlaubs war sie in so großer Sorge um diese Patientin, dass sie ihr das feierliche Versprechen abverlangte, ihr sofort zu schreiben, wenn sie in Not geriete. In diesem Urlaub war von Franz eines Morgens beim Holzhacken und ging ganz in dieser Beschäftigung auf, als ihr plötzlich diese Patientin vor Augen stand, praktisch in den Strom ihrer bisherigen Gedanken einbrach. Sie überlegte, was diese Patientin plötzlich von ihr wollen könne oder wodurch sie selber auf sie gekommen sei. Aber sie fand keine assoziative Verbindung zwischen ihrer Beschäftigung im Holzschuppen und dieser Frau. Sie wandte sich wieder dem Holzhacken zu. Aber das Bild der Frau kam wieder, und diesmal mit einem Gefühl von unmittelbarer Gefahr. Sie stellte die Axt weg, schloss die Augen und überlegte, ob sie sich ins Auto setzen und zu ihrer Patientin fahren sollte. Zur Antwort bekam sie das eindeutige Gefühl, dass sie zu spät kommen würde. Sie schickte ein Telegramm mit dem Text: Machen Sie keine Dummheit und setzte ihren Namen darunter. Später erfuhr sie, dass das Telegramm ihre Patientin 2 Stunden darauf erreicht hatte, und zwar in dem Augenblick, als sie in der Küche den Gashahn aufdrehte. Sie war derart verblüfft von dieser Koinzidenz, dass sie das Gas wieder abdrehte und sich fürs Weiterleben entschied. Koinzidenzen wie diese, bedeutsame Koinzidenzen, sind Punkte, an denen die äußere, objektive Welt und die innere, subjektive Welt der Psyche einander auf der Ebene des kollektiven Unbewussten begegnen. Jung war daher zu dem Schluss gezwungen, dass Psyche und Materie auf einer tieferen Ebene eins sind. Er sprach hier vom Unus Mundus, der Einheitswelt. Das ist die Ebene, auf der Gegensätze wie Geist und Materie, Subjekt und Objekt, Innen und Außen noch gar nicht aufgebrochen sind. Deshalb sprach Jung von einem transzendenten Hintergrund des empirisch Erscheinenden. Und dieser Hintergrund ist ebenso physischer wie psychischer Art, eher etwas Neutrales, das man allenfalls erahnen kann, da es seinem Wesen nach transzendent ist. Aber ich will noch einmal betonen, dass das bewusste Ich, das kollektive Unbewusste und der Unus Mundus keine gesonderten, dinghaften Gegebenheiten sind, auf die wir deuten können mit den Worten »Ah, das ist das kollektive Unbewusste«. Sie sind vielmehr Aspekte der gesamten Psyche. Sie gehen ineinander über. Die bewusste, individuelle Psyche in das kollektive Unbewusste und dieses in den Unus Mundus.